Abschnitt 2 aus der Gemütskranke Husar und andere Militärhumoristen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Der Gemütskranke Husar und andere Militärhumoresken von Ruda Ruda. Guten Morgen, Tiermann. Dispositionsausgabe 7:30 Minuten bei der Kirche von Novi Mosti war der letzte Punkt der gestrigen Divisionskommandoabfertigung gewesen. Schon eine halbe Stunde vorher, die Turmuhr von Novi Mosti schlug eben 9, ward es lebendig um das Kirchlein. Von allen Seiten kamen eifrige Stabsoffiziere und solche, die es werden wollten, dahergeritten. Jeder sichtbar in der Blusentasche die vorgeschriebene Generalkarte 1:200.000 und heimlich, auf das kleinste Format zusammengefaltet, in der flachen Hand die verbotene Spezialkarte 1:75.000. Bei jeder Windung des Feldweges hieß es, die Karte durch geschickte Drehungen des Handgelenkes orientieren. Oh, heute muss man sehr, sehr aufpassen. Erstens ist der Korpskommandant da und wird das Manöver nachher besprechen. Zweitens kommandiert drüben Prinz Wenzel, der Siegreiche. Und drittens, es ist ein Geheimnis, das alle wissen und darum eben weht die scharfe Luft. Drittens wird heute dem Herrn General Tiermann der Kragen gebrochen werden. Daran ist nicht zu zweifeln. Die ganze Anlage der Übung spricht dafür. Und das Terrain. Die reinste Mausefalle. Unterhalb von Novi Mosti fließt die Rijeka. Er gießt sich in den Potok, wieder in die Tscherna Voda und alle zusammen in die Donau. Keiner von den Flüssen durchwartbar. Und die vier Brücken? Wie zum Trotz am Ausgang je eines Walddefilés. Na, das kann schön werden. Überdies soll der Korpskommandant erst vor 14 Tagen gesagt haben, dieser Tiermann wird alt. Ha, verstehen Sie, was das bedeutet? Dieser Tiermann wird alt? Das heißt doch, Brüder, lasst uns den Tiermann in einen Steuerträger mit Gehrock und Zylinder verwandeln und einer Tarockpartie täglich zwischen 5 und 7 im Café Goldener Engel zu Graz, der Pensionopolis im altertümlichen Saale. Als die Häupter des Kriegslagers bei der Kirche von Novi Mosti versammelt waren, hörte man ein Getrappel im Wald, und es kamen seine Exzellenz, der Korpskommandant, und seine Exzellenz, der Divisionär, samt einer schier unübersehbaren Menge von Beschäftigungslosen auf flinken Rösslein herangeritten. Der Korpskommandant schien süß geschlafen zu haben. »Guten Morgen, Tiermann«, sagte er in dem leutseligen Tone, mit dem er vor 2 Jahren den General von Felleisen begrüßt hatte. Denselben Felleisen, der jetzt Vorstand des Schachclubs im Grazer Café Tonetthof ist. »Guten Morgen, Tiermann«, rief seine Exzellenz noch einmal, und 13 Stabsoffiziers Ellenbogen suchten die Fühlung nachbarlicher Rippen. Seine Exzellenz ergriff sein herabhängendes Monokel, tat einen Schnalzer mit dem Daumen und fing das Glas geschickt mit der Augenbraue auf. »So, meine Herren, ich bitte, nehmen Sie die Karten.« Generalmajor Tiermann rührte sich nicht. »Ich bitte, nehmen Sie die Karten«, wiederholte seine Exzellenz. General Tiermann wendet sich langsam seinem zugeteilten Oberleutnant zu und meint, wieder sehr langsam, »Sagen Sie einmal, Herr Oberleutnant von Strategenfels, haben Sie zufällig eine Karte bei sich? Ich meine, eine Landkarte?« Exzellenz sind starr. Exzellenz kneifen Wange und Nase zu einem einzigen Knollen und schleudern dadurch das Monokel empört über die Achsel. Strategenfels hat zufällig eine Landkarte und es kann angehen. Disposition für die Übung am 27. August. Der Feind hält mit überlegenen Kräften die Linie Bukowaz-Lipowaz fest. Generalmajor Tiermann mit, folgt Ordre de Bataille, hat den Auftrag, den Aufmarsch einer in seinem Rücken herannahenden eigenen Truppenmacht zu ermöglichen, indem er die feindlichen Kräfte durch einen forcierten Angriff bindet. Exzellenz haben geendet und krümmen den Mund zu einem halbmondförmigen Lächeln. Der Divisionär schaut sinnend zu Boden, die Stabsoffiziere sich gegenseitig ins Gesicht. »Das ist doch stark!« Ins Deutsche übersetzt bedeutet das, »Verbluten Sie gefälligst, Herr Tiermann!« Auch das wäre endlich noch zu ertragen. Man kann ja in Schönheit sterben. Aber drüben kommandiert, du weißt doch, Prinz Wenzel, der Siegreiche. So oft einer pensioniert werden soll, stellt man ihn dem Prinzen Wenzel zu Machwitz gegenüber. Wenzel der Siegreiche hat noch nie eine Schlacht verloren. Prinz Wenzel ist, mit dem Zollstock der Durchlauchtigen gemessen, ein Genie. Man versichert, er hätte es, auch wenn er kein Prinz wäre, fast mühelos zum Oberstleutnant in Lokalanstellung gebracht. Er soll überhaupt nicht nur ein tüchtiger Kavalleriebrigadier, sondern geradezu ein geborener Truppenführer sein. In Hofkreisen nennt man ihn den Prinzen Eugen des 16. Korps. Armer Tiermann, was wirst du erleben? Indessen haben die Exzellenzen den Feldherrenhügel bezogen, von dem man die schmale Ebene zwischen den Flüssen so prächtig übersehen kann. Der Korpskommandant sucht sich einige sehr treffende Bemerkungen für die Besprechungen zusammen. Der Divisionär bohrt seine Seestrahlen in die Gegend der Brücken und die Herren vom Generalstabe schimpfen, auf die Karten gebeugt, leise über ihre Chefs. Auf dem Kirchhofe zu Novi Mosti aber steht im Schatten eines Holunderbaums General Tiermann, den man schlachten will, und raucht eine Zigarette. »Was schaun's denn, Strategenfels? Es ist ja ohnehin nichts zu sehen.« »Herr General, ich melde gehorsamst, ich wollte...« »Ach, Unsinn! Was gibt's da zu wollen? Wenn die Kavalleriepatrouillen rechtzeitig melden werden, kann man etwas machen. Wenn nicht, dann nicht. Da ist ja schon ein Meldereiter. Lesen's vor.« Oberleutnant von Strategenfels liest. »Feindliche Kolonnen von unbestimmter Stärke im Anmarsch von Bukowatz.« »Geh'ms her«, sagt der General, nimmt den Zettel und formt mit vieler Kunstfertigkeit ein Mützchen daraus. »Sehen's da unten den Hürdenbuben, Meldereiter? Ja? Setzen's ihm den Unsinn auf, er wird eine Freude haben.« »Aber«, meint der Zugeteilte. »Nix aber. Dass der Feind von Bukowatz kommt, das wissen wir. Von wo soll er denn sonst kommen? Aus Siam oder von den Nikobaren? Von unbestimmter Stärke. Das könnten ja grad so gut die Russen sein. Am End haben's mobilisiert und kommen jetzt daher. Aber da trabt ja schon wieder so ein Götterbote. Hoffentlich bringt er was Gescheiteres. Q203, nördlich Novi Mosti, 9 Uhr vormittags. Eine feindliche Abteilung, ungefähr in der Stärke eines Bataillons, marschiert auf dem Bergrücken Präzisionsnivellement 452. Ich beobachte weiter. Freiherr von Altburg, Leutnant. Der Zugeteilte irrt emsig auf der Karte umher. Herr General, ich melde gehorsamst die Code. Was denn? Die Code 203 liegt von unserem linken Flügel. Dort ist nichts. Nivellement 452 rechts ist vom Feinde besetzt. Der Feind will also offenbar unseren rechten Flügel umfassen. Abwarten, Strategenfels. Es kommt einer. Der Zugeteilte wartet also und liest. Wieder rechts. Detachement mit Artillerie. Es ist kein Zweifel. Na also, spricht der General und wirft die Zigarette weg. Gehen wir an die Arbeit. Die Kavalleriemeldungen lauten alle rechts, nicht wahr? Dann schicken sofort einen Ordonnanzoffizier zum Obersten Schmidt. Er soll da links hinunter im Tal vorgehen. Geben's den Weg an und angreifen. Herr General, ich melde gehorsamst, das ist ja ganz gegen... Wurscht, tun's, wie ich sag. Heute ist ein ungerader Tag. An ungeraden Tagen greift man immer links an. Der Zugeteilte zuckt die Achseln und kritzelt zwei Befehle in den Block. Sehen's, mein lieber Strategenfels, die Sache ist so. Wenn ein Kavallerist etwas Feindliches sieht, so weiß er natürlich nicht, wie viel es ist. Da stehen 5 Mandeln, das andere ist hinterm Busch. Er kann sich denken, es ist eine Patrouille. Er kann sich auch denken, es ist ein Bataillon. Meint er, es könnte ein Bataillon sein? Und sein eigener Brigadier, Prinz Wenzel der Siegreiche, ist drüben Kommandant. So sagt er sich, gehst her und meldest lieber eine Patrouille. Wissen tust ohnehin nix. Wenigstens bringst du deinen Brigadier, den Prinzen, nicht in Verlegenheit. Aber da reiten 2 Ulanen. Was wollen denn die da? Hä? Feindliche Kräfte rechts! Artillerie rechts! Schicken sofort nach links die ganze Reserve. Es war ein denkwürdiger Tag. Schon um 10 Uhr entstand eine eigentümliche Unruhe auf dem Feldherrnhügel. Ordonnanzen flogen, Adjutanten keuchten und über Berg und Tal schwebte in das Knattern des Kleingewehrfeuers und Bö der Geschütze ein befreiendes Signal. 3-mal, habt Acht, Rast! Prinz Wenzel der Siegreiche steckte in der Sackgasse. Lassen Sie Berittene zu mir blasen, befahl erregt der Korpskommandant. Kikeriki, Kikeriki, Kikeriki, schrie der Regimentshornist der Manöverleitung und 100 Hornisten und Trompeter krähten demselben aller Orten nach. Gegen Mittag erst war die Besprechung der beiden Brigadiere zu Ende. Seine Exzellenz, der Divisionär, auf dem das bewaffnete Auge des Korpschefs fragend ruhte, sagte, ich habe den Ausführungen der Herren nichts hinzuzufügen. Natürlich. Sonst hätte er ja Prinz Wenzel den Siegreichen mit Vitriol begießen müssen. Ich schließe mich ebenfalls an, meinte der Korpskommandant, schleuderte sein Menuke mit den Gesichtsmuskeln über die Achsel und nickte einen Abschiedsgruß. Die Exzellenzen ritten davon. Guten Morgen, Tiermann, rief der Korpskommandant noch einmal zurück. Diesmal mit dem Tonfall, den er voriges Jahr immer für Generalmajor Baron Jens Schajowski gehabt hatte. Dieser Jens Schajowski ist beim letzten November-Avancement Divisionär geworden. Ende von Abschnitt 2, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau, im Juli 2024.